das Verdrängen angehen wollen, sollen aufstehen. Dann bleib nicht stehen, denn es muss doch weitergehen. Dann bleib wachsam, nicht allein, vieles kann und darf nicht sein. Es doch an euch selber liegt. Ist denn jetzt heute auch ein Prozess? Nein, ich mache nur einen Druck, damit zumindest ans Papier mal dran geht. Was jetzt zu tun ist, im Gegensatz zu Saul, so gingen sie an die Klage ran. Ne? Sie warten über 3 Jahre schon. Ja, ja. Also steht jetzt nicht nur auf, macht weiter, hört noch lang nicht auf. Geht voran, setzt Schritt vor Schritt, zögert dich, nehmt andere mit. Seite an Seite zieht gemeinsam, bleibt nicht ab, bleibt nicht, lasst keinen einsam, denn mit das endlich was geschieht, unüberhörbar singt dies Lied. Alle, die sich nicht damit abfinden wollen, sollen aufstehen. Alle, die dagegen mit angehen wollen, sollen aufstehen. Alle, die nicht ohnmächtig untätig sein wollen, sollen aufstehen. Alle, die gegen das Verdrängen angehen wollen, sollen aufstehen.